Erster, dies ist ein Lied von David für den Musikchef. Zweiter, ein Mensch hilft armen Leuten. Gott hilft diesem Menschen in der Not. Dritter, Gott schützt ihn und gibt ihm Leben. Er ist glücklich im Land. Gott rettet ihn vor seinen Feinden. Vierter, Gott hilft ihm, wenn er krank im Bett liegt. Gott macht ihn wieder gesund. Fünfter, ich sagte, Gott, sei gut zu mir. Mach mich gesund. Ich habe Fehler gegen dich gemacht. Sechster, meine Feinde sagen böse Dinge über mich. Sie fragen, wann stirbt er endlich? Siebter, ein Besucher kommt zu mir. Er lügt mich an. Dann geht er weg und erzählt Lügen. Achter, alle meine Feinde flüstern über mich. Sie planen böse Dinge gegen mich. Neunter, sie sagen, er ist sehr krank. Er steht nie wieder auf. Zehnter, mein bester Freund ist jetzt gegen mich. Wir haben zusammen gegessen. Jetzt ist er mein Feind. Elfter, aber du, Gott, sei gut zu mir. Mach mich wieder gesund und stark. Zwölfter, jetzt weiß ich, du hast mich lieb. Mein Feind gewinnt nicht gegen mich. Dreizehnter, ich war ehrlich zu dir. Du hältst mich fest. Ich bin immer bei dir. Vierzehnter, danke an Gott, den Gott von Israel. Er ist für immer da. Amen.